И моя тема сегодня. Also mein Thema heißt heute. Пять лайфхаков от двух мудрецов. Also fünf Lifehacks von zwei Weisen. Давайте прочитаем из притчи 30 главу. Lass uns gleich aus Sprüche 30. 24-26 стих. Die Verse 24 bis 26 lesen. Садитесь сюда, садитесь сюда. Also bitte kommt hier nach vorne da, yeah, vorne sitzen. Okay. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят дома свои на скале. Also diese vier sind, sind die Kleinen im Lande und doch sind sie überaus weise. Die Ameisen, kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse, kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf den Felsen. Знаете, раньше не было Библии в том виде, который мы сейчас имеем. Wisst ihr, früher gab's die Bibel nicht in der Art oder Ausgabe, wie wir sie jetzt haben. И люди не могли ее читать. Und die Menschen konnten sie nicht lesen. Поэтому Бог говорил к ним через то, что их окружало. Deswegen hat Gott zu ihnen gesprochen durch das, was sie umgab. Конечно, им очень не хватало интернета с YouTube. Natürlich hat ihnen Internet und YouTube gefehlt. Ja, у них даже не было библейского приложения YouVersion. Also, die haben nicht einmal eine Bibel-App gehabt. Со стихом на каждый день. Со стихом на каждый день. Also, mit dem Tagesvers, den du jeden Tag bekommst. Я вообще не представляю, как люди жили. Also, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die Menschen gelebt haben Но früher. Но Бог говорил к ним через то, что их окружало. Aber Gott sprach zu ihnen über das, was sie umgab. Вот Авраам вышел в поле. Also so geht der Abraham auf dem Feld, посмотрел на звезды, schaut sich die Sterne an, и Бог говорит ему, und Gott spricht zu ihm. Вот столько у тебя будет потомков. Also so viel Nachkommen wirst du haben. Через тебя произойдут народы. Durch dich werden die Völker entstehen. Я Бог всемогущий. Ich bin ein allmächtiger Gott. Ходи предо мной и будь непорочен. Also wandle vor mir und sei ohne Fehler. И заключу с тобой завет. Und ich werde mit dir einen Bund schließen. Авраам послушал. Der Abraham hörte zu. Почесал затылки. Hat mal am Kopf gekratzt. И говорит, Бог. Und sagte, Gott. Может быть, ты не заметил. Vielleicht hast du nicht bemerkt. Но моя Сара бесплодна. Aber meine Sarah ist unfruchtbar. Ну, Бог, он не говорит ничего просто так. Aber Gott spricht nicht einfach so etwas. Если Господь что-то сказал, wenn der Herr etwas gesagt hat, то оно исполнится. Dann wird es auf jeden Fall. Потому что Бог всемогущий. Weil Gott allmächtig ist. Только ты свою часть договора выполни. Aber du sollst deinen Teil von diesem Bund, von dieser Vereinbarung erfüllen. И вот как в те времена, так и сейчас. Und so wie zu damaligen Zeiten, wie auch jetzt. Господь говорит к нам через то, что нас окружает. Der Herr spricht zu uns durch das, was uns umgibt. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает верть. Also der Himmel verkündet die Werke Gottes. Кто из вас никогда не смотрел на звезды? Also wer von euch hat mal die Sterne angeschaut? Все. Also alle haben mal schon die Sterne gesehen. Млечный путь. Also wir sehen diese Milchstraße. Как оно там? Wie ist das so? Кто из нас не восхищался бурным морем? Also wer hat von uns nicht mit Begeisterung auf diesen stürmischen Meer geschaut? И вот когда ты начинаешь вникать в эти тайны природы, und wenn du anfängst dich damit auseinanderzusetzen über die Geheimnisse der Natur, ты просто приходишь в ужас. Du kommst einfach in einen Zustand des Schreckens. Кто это? Кто всем этим управляет? Also, wer leitet das Ganze? Кто это все сотворил? Wer hat das Ganze geschaffen? Ну, мы, конечно, понимаем, что это Бог, да? Natürlich, wir begreifen, dass es Gott ist. Мы же верующие все-таки. Wir sind ja Здесь есть верующие? Gibt's Gläubige? Ну, вы помните, вот ученики? Aber könnt ihr euch erinnern an die Jünger? Когда они попали в бурю, были Als sie in den Sturm geraten Lodke. Sind. Und sie waren in diesem Boot Они gesessen. Каждый день видели столько чудес. Die haben jeden Tag so viele Wunder gesehen. Они ходили с Иисусом. Sie sind mit Jesus gegangen. И так много чудес видели. Und so viele Wunder dabei gesehen. А тут они попали в бурю. Und dann kamen sie in einen Sturm hinein. И Иисус укротил эту бурю. Und Jesus hat diesen Sturm befohlen aufzuhören. И они кричат, кто это? Und sie schreien, wer ist das? Что ветры и море повинуются ему? Dem der Wind und der Sturm ihm praktisch unterwerft. Кто это? Wer ist das? Кто всем этим управляет? Also, wer regiert das Ganze? Кто это, который продумал все до мельчайших деталей? Wer ist das, der alle Details überhaupt durchdacht hat? Как он велик? Also wie groß ist er? Господь сотворил космос. Gott hat Kosmos geschaffen. И атом. Und auch Atome. Господь сотворил слона и муравья. Der Herr hat die Ameise und aber auch den Elefanten geschaffen. Все любят любоваться чем-то таким великим. Also alle lieben es, was Großes zu beäugen. Потому что это не вмещается в нашем разуме. Denn das passt nicht in unser Verstand hinein. Божьи мысли выше мыслей наших. Denn Gott, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Его пути, не наши пути. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Давайте воздадим ему славу. Lass uns ihm eine große Ehre geben. И вот такой великий Бог. Und so ein riesen Gott. Это твой Бог. Allmächtiger Gott, es ist dein Gott. Который тебя любит. Der dich liebt. Который участвует в твоей жизни. Der nimmt teil an deinem Leben. И вот смотрите, когда вы идете в зоопарк, например. Und schaut, wenn ihr in einen Zoo geht. У нас здесь в Нюрнберге классный зоопарк. Also wir haben in Nürnberg hier einen sehr guten Zoo. Какие животные вас привлекают больше всего? Also welche Tiere gefallen euch am besten? Ну, наверное, не белки какие-нибудь, да? Also ich denke bestimmt keine Eichhörnchen. Ну какие? Also was gefällt euch? Обезьяны. Zum Beispiel Affen. Да, жирафы, слоны, oder Giraffen, львы, oder, да? Oder Löwen oder Elefanten. Да, потому что они большие, опасные. Weil die so riesig sind, weil sie so gefährlich aussehen. Ну кто там смотрит на этого муравья? Also wer schaut überhaupt auf eine Ameise? Господь говорит, посмотрите на муравья. Also keiner kommt und sagt, hey, schaut euch mal die Ameise да, an. Да, они постоянно ползают, мы там ходим, даже не смотрим на них, да? Also sie krabbeln ständig unter unseren Füßen, wir sehen sie gar nicht. Все восхищаются слонами, жирафами, дельфинами. Alle sind begeistert und sind erstaunt von den Riesentieren, von Löwen, von Elefanten. Но никто не замечает. Муравьев. Aber keine bemerkt Ameisen. Или вы ходите вот так вот, вот так вот, вот так вот, чтобы не наступить, oder, да? Oder läuft ihr so, um die Ameisen am Leben zu erhalten. Да мы не смотрим на них. Also wir gucken sie nicht einmal an. Потому что они везде. Denn sie sind überall. Они такие надоедливые твари. Also sie sind so, solche nervigen Kreaturen. Aha, люди постоянно пытаются от них избавиться. Also die Menschen versuchen sie immer loszuwerden. Знаете, даже тараканы боятся их. Also sogar die, wisst ihr, dass sogar die Kakerlaken Angst vor denen haben. Поэтому еще один лайфхак. Das ist noch ein Lifehack für euch. Хочешь избавиться от тараканов, заведи муравьев. Also wenn du deine Kakerlaken loswerden möchtest, dann schaffe die Ameisen an. Okay. И вот Бог нам хочет преподать урок через этих маленьких букашек. Und so möchte Gott uns durch diese kleinen Kreaturen uns eine Lektion erteilen. Вот, знаете, я думаю, что вот здесь тоже проявляется Божий характер. Wisst ihr, ich denke, dass hier auch Gott seinen Charakter zeigt. Бог настолько велик. Denn Gott ist so groß. Он держит всю вселенную в своей руке. Also er hält das ganze Universum in seine Hand. Он всем управляет. Er regiert und leitet alles. Но Божий характер, он в мелочах. Aber Gott sein Charakter besteht aus kleinen Details. Он такой великий. Er ist so groß. Спустился к нам на эту землю. Er kam auf unsere Erde runter. Он с тобой каждый день. Er ist jeden Tag mit dir. Он стал сам как человек. Er selbst wurde zu einem Menschen. Он спас тебя. Er hat dich erlöst. Слышит тебя. Er hört dir zu. И каждый день, каждый шаг с тобою. Und er ist jeden Tag, разве jeden это не чудесно? Ist das nicht wundervoll? Halleluja. Halleluja. Как не воздать ему славу? Lass uns ihm eine große Ehre меня geben. Это восхищает. Also mich begeistert меня das. Восхищает такой Бог. Mich begeistert so ein Gott. Аминь. Аминь. И знаете, Бог настолько велик. Und wisst ihr, Gott ist so dermaßen groß. Мы просто не можем вместить его в своем разуме. Wir können das in unser Verstand nicht erfassen. И вот здесь муравьи. Давайте мы на них посмотрим. Und hier sehen wir jetzt ein paar Ameisen. Ага, давайте посмотрим. Schaut mal. Lass uns sie mal ansehen. Они трудяги. Also sind richtige Arbeiter. Никто их не замечает. Also keiner bemerkt sie. Муравьи народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Also die Ameisen sind kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise, also ihr Vorrat. Здесь говорится, что они слабые. Also hier wird davon gesprochen, dass sie schwach sind. Но у них есть мудрость. Aber sie haben Weisheit. Они готовят пищу летом. Also sie bereiten ihren Vorrat im Sommer. Как das Солнышко греет. Also wenn der wenn die Sonne mal runter, зеленая травка. Kommt und wenn grüne, also grüne Gras wächst. Когда ветерок такой тепленький. Wenn der Wind so weht. Знаете, летом, когда хочется отдыхать и наслаждаться жизнью. Also das ist im Sommer, wenn man Lust hat, einfach sich zu entspannen und das Leben zu genießen. Но муравей трудится для будущего. Aber die Ameise, die arbeitet für die Zukunft. Придет зима, и сейчас благоприятное время подготовиться к ней. Und es kommt ja Winter und jetzt ist eine gute Zeit, sich darauf vorzubereiten. Муравей готовит себя. Die Ameise, die bereitet sich selbst vor. Муравей готовится для будущего. Also eine Ameise bereitet sich für die Zukunft. Okay. Okay. Слово Божие говорит нам. Also das Wort Gottes sagt uns. Также приготовьте себя. Genauso bereitet euch vor. Приготовьте путь Господу. Also bereitet den Weg dem Herrn. Приготовьте свой ум к действию. Also bereitet euren Verstand zum Tun. В этом vor. Есть мудрость. Denn da ist die Weisheit. Муравей готовится к зиме, пока еще лето. Denn eine Ameise bereitet sich auf den Winter, solange Sommer ist. Давайте вспомним между делом еще одну историю. Lass uns noch mal eine Geschichte mal erinnern. Mm-hmm. Вот Иисус рассказывает нам притчу о десяти девах. Also Jesus erzählt uns mal ein Gleichnis über die 10 Brautjungfer. Mm-hmm. И он уподобляет Царствие Божие десяти девам. Und er vergleicht das Reich Gottes mit den 10 Brautjungfern, которые взяли свои светильники и вышли встречать жениха. Also die ihre Öllampen mitgenommen haben und wollten auf ihren wollten ihrem Bräutigam entgegengehen. И вот он называет 5 из них мудрыми. Und er nennt 5 davon weise. А 5 других неразумными. Und die anderen 5 leichtsinnig. Но особое ударение он делает на неразумных. Aber besondere Betonung macht er auf die leichtsinnig sind. Давайте посмотрим, в чём их глупость. Lass uns mal ansehen, worin besteht ihre Dummheit oder ihre Знаете, Leichtfertigkeit. Вот это место, которое говорит, что они неразумные. Also diese Bibelstelle, die davon spricht, dass sie leichtfertig sind. Имеет в виду, что они беспечны. Also zeigt, dass sie oberflächlich sind, also leichtfertig. То есть они были не И глупость заключалась в том, что они были беспечны. Also ihre Dummheit bestand darin, dass sie sorglos waren, also leicht oberflächlich oder leichtfertig. Leichtsinnig. Да. Давайте прочитаем Матфея 25:36. Lass uns mal vorlesen aus Matthäus 25:3-6. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: «Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen». Okay, danke schön. И вот все девы проснулись. Also so sind alle Brautjungfer aufgewacht. Поправили свои светильники. Haben ihre Öllampen gerichtet. Знаете, что раньше были масляные лампы, да? Also ihr wisst ja, dass es früher Öllampen gab. Не было вот таких лампочек, нельзя было включить свет. Also es gab solche Lampen nicht, du konntest kein Licht einschalten. Давайте посмотрим картинку. Lass uns mal eine. Вот это масляная лампа. Also das ist eine Öllampe. Вот в серединку, видите, туда наливалось масло. Also in der Mitte wurde Öl eingegossen. Вот здесь в отверстие вставлялся такая веревочка. Also in diese Öffnung Фитиль. Wurde ein Docht eingesetzt. Ага. И масло пропитало его. Und das Öl hat es durchdrängt. И когда поджигалось, это масло горело. Und wenn man das angezündet hat, dann hat dieses Öl gebrannt. И вот со временем этот фитиль немножко сгорал. Und mit der Zeit ist dieser Docht ein wenig abgebrannt. И потом нужно было его поправить немножко. Und dann musste man ihn immer ein wenig richten, чтобы огонь не погас. Damit die Flamme nicht erlischt. Но если в лампе заканчивалось масло, aber wenn in der Öllampe das Öl ausging, ну тогда уж ничего нельзя было сделать. Dann konnte man nichts mehr machen. Свет просто исчезал. Dann war das Licht nicht mehr da. И вот все девы проснулись. Und so sind alle Brautjungfer aufgewacht. Поправили свои светильники. Haben ihre Öllampen gerichtet. Mm-hmm. Нет, о ужас! Und trotzdem ein Schreck. Масло закончилось. Das Öl ist ausgegangen. Свет потух. Sie haben kein Licht mehr. А запасного-то мы не взяли. Aber Ersatz haben wir keine mitgenommen. Жених уже идет. Der Bräutigam kommt ja schon. Надо быстрее бежать и найти где-то масло. Also man muss schnell sich beeilen, irgendwo nach Öl suchen. Но сейчас ночь, все спят. Aber jetzt ist Nacht, alle schlafen. хоть бы жених не так быстро шел. Also ich hoffe, dass der Bräutigam nicht so schnell läuft. Вот эти пять неразумных побежали искать масло. Und diese fünf Törichten, sie sind losgegangen, um Öl zu suchen. Но они не успели. Aber sie haben nicht mehr geschafft. Поэтому Библия называет их неразумными. Deswegen nennt die Bibel sie auch Törichte. И мы читаем дальше 11-13 стих. Und wir lesen weiter in den Versen 11 bis 13. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: «Herr, Herr, tu uns auf!» Er aber antwortete und sprach: «Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welche der Sohn des Menschen kommen wird». Как это важно быть готовыми к встрече с Иисусом Христом. Es ist so wichtig, sich auf das Treffen mit dem Herrn vorzubereiten. Мы не знаем, когда мы с ним встретимся. Wir wissen nicht, wann wir ihn antreffen. У кого-то может эта встреча произойти завтра. Bei manchen kann dieses Treffen schon morgen geschehen. У кого-то через 10 лет. Bei manchen erst in 10 Jahren. Но важно быть готовыми. Aber es ist wichtig, bereit zu sein. И вот мы возвращаемся к нашим муравьям. Und so kehren wir zu unseren Ameisen zurück. Итак, первый лайфхак от муравья. Also, der erste Lifehack von unseren Ameisen. Приготовь себя. Also, bereite dich vor. Посмотри на своего соседа. Also, schau mal deinen Nachbarn an. И скажи: приготовь себя. Und sag zu ihm: bereite dich vor. Приготовь себя. Also, bereite dich vor. У муравья есть важная задача. Denn eine Ameise hat eine wichtige Aufgabe. Он готовится к трудным временам. Also, bereitet sich auf die schwierigen Zeiten. И он не обращает внимания на врагов. Und achtet nicht auf seine Feinde. Например, в виде моего тапка. Zum Beispiel in, von einem тапочка, also von einem Hausschuh. Когда он заползает ко мне домой, например. Also, wenn zum Beispiel zu mir nach Hause reinkrabbelt. Знаете, у меня нет времени, чтобы отлавливать их по одному и отпускать на травку. Also, wisst ihr, ich habe keine Zeit, jeden einzelnen von denen zu fangen und sie wieder nach draußen я zu lassen. Я беру тапок. Also, ich nehme meinen Hausschuh und erschlag sie. Но их ничто не останавливает. Aber sie hält nichts auf. Знаете, у кого есть Гартен, это, наверное, не знаю, да? Also, ich denke, jeder von euch, der einen Garten besitzt, der weiß, wovon ich rede. Я постоянно посыпаю эти кучки у нас в Гартене вот специальным порошком. Also, ich tue ständig so ein Pulver verstreuen in unserem Garten. Но они никуда не исчезают. Aber sie verschwinden nirgendwohin. Они все равно портят мою травку. Also, sie machen sowieso meinen Rasen kaputt. И они ползают повсюду. Und sie krabbeln überall. Вообще за ними так интересно наблюдать. Überhaupt, es ist so interessant, denn, наблюдали за муравьями? Also, habt ihr schon mal beobachtet solche Ameisen? Ага. Вот там листики кладешь, веточки какие-то, да, на also, пути. Also, du legst immer extra etwas hin, zum Beispiel ein Blatt oder Нет, ein Stückchen. Нет, они прут, ползут прямо вот так, как будто ничего там Aber не мешает. Aber sie sind wie ein Panzer, denn die, die hält nichts auf. Но и они так заняты. Und sie sind immer so beschäftigt. Ты пытаешься им построить какие-то преграды. Du versuchst ihnen irgendein Hindernis zu bauen. Они ползут дальше. Aber sie krabbeln weiterhin. Потому что у них есть цель. Denn sie haben ein Ziel. И они не позволяют себе чем-то отвлечься. Also, und sie lassen nicht zu, dass sie jemand überhaupt ablenkt. Запугать себя. Oder sich, wenn sie jemand einschüchtern Потом möchte. Ногу поставишь, да, на дороге. Wenn du zum Beispiel deinen Fuß mal denen entgegenstellst. Они не боятся, они ползут дальше. Sie haben keine Angst, sie gehen einfach weiter. Also, sie krabbeln einfach weiter. Главная задача муравья – приготовиться. Also die wichtigste Aufgabe von einer Ameise, sich vorzubereiten. И вот интересно слово приготовить. Und dieses Wort, das interessant ist, sich vorzubereiten oder bereiten. Да, мы также употребляем по отношению к еде. Also das gebrauchen wir ja, was das Essen anbetrifft, dieses Wort. Also я режу овощи, чищу картошку. Also ich schneide mein Gemüse, ich schäle meine Kartoffeln. Я посыпаю солью, перцем. Also ich würze das mit Salz und Pfeffer. Потом я что делаю? Was mache ich danach? Подогреваю это, да, температура. Dann mache ich das alles heiß. А потом получается вкусное овощное блюдо. Und dann kommt ein richtig leckeres Gemüseragout. Которое так любит мой муж. Das mein Mann so sehr liebt. И вы знаете, если ты Und weißt du, wenn du захочешь приготовить себя, wenn du dich bereiten möchtest, тогда тебе надо знать, dann musst du wissen, что Господь тебя тоже будет чистить, резать. Dass der Herr dich auch reinigen wird, sauber machen wird. Nein, чистить, резать, как картошку и овощи. Also wird dich schneiden, wird dich beschneiden, wie halt schälen, und putzen, schälen. Also посыпать тебя солью и перцем. Also wird dich salzen, wird dich pfeffern. Потом повысится температура вокруг тебя. Dann wird die Temperatur hochstellen. Oh, это уже большая проблема. Das ist schon ein Riesenproblem. Oh, горячо. Oh, es ist ziemlich heiß. Знаете, это очень больно, неприятно. Weißt du, das schmerzt und es ist nicht angenehm. Но потом ты будешь такой вкусненький. Aber danach wirst du so schmackhaft werden. И Господь сможет тебе, так сказать, подать на стол. Und der Herr, wie man so schön sagt, kann dich servieren auf dem Tisch. Знаете, у Бога есть цель для тебя. Weißt du, bei Gott gibt es ein Ziel für dich. У Бога есть цель для вас, дети. Gott hat für euch Ziel, Kinder. У Бога есть цель для тебя. Gott hat ein Ziel für dich. И Он хочет тебя туда привести. Und will unbedingt dich dorthin bringen. Но ты отвлекаешься. Aber du lenkst dich ab. Ты теряешь цель. Du verlierst dein Ziel aus den Augen. Поэтому посмотри на муравья. Давайте мы еще Deswegen посмотрим. Lass uns mal noch mal diesen Ameisen ansehen. Посмотри на муравья. Also schau dich mal eine Ameisen an. Его ничто не отвлекает. Also ihn lenkt nichts ab. Какие его преграды не возникали на его пути. Also egal welche Hindernisse auf seinem Weg auch da sind. Он ползет вперед. Also krabbelt weiter. И знаете, Бог хочет, чтобы мы перестали отвлекаться. Und wisst ihr, Gott möchte, dass wir aufhören, uns abzulenken. Чтобы мы просто перестали обращать внимание на какие-то обиды. Dass wir einfach aufhören, unsere Aufmerksamkeit irgendwelchen Kränkungen zu geben. Какие-то выяснения отношений. Oder irgendwelche Streitereien oder Missverständnisse. Это детство. Ja, das gehört in die Kindheit. Или перестань обращать внимание на какие-то прошлые негативные вещи. Und hör auf, ständig in die Vergangenheit zu schauen und dich an diese negativen Dinge zu erinnern. То, что было, то прошло. Das, was war, ist vergangen. То прошло. Das ist vergangen. Все. Его нет. Den gibt es nicht ты mehr. Там больше не живешь. Dort lebst du nicht Поэтому mehr. Смотри как, на свою цель. Deswegen schau auf dein Ziel. И знаете, Бог даже не хочет, чтобы мы отвлекались на трудности настоящего. Weißt ihr, Gott möchte auch nicht, dass wir auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten achten. Вспомните, und uns ablenken. Вспомните Неемию, мы недавно говорили о нем. Also erinnert euch an Nehemia, wir haben vor kurzem über ihn geredet. Он был настолько целеустремленный. Er war so dermaßen zielstrebig. Он был такой верный. Er war so treu. Что он ничему не позволял отвлекать его от цели. Dass er niemanden und nichts erlaubt hat, ihn abzulenken. Он делал Божье дело. Er hat Gottes Werk gemacht. Он говорит, я занят. Er sagt, ich bin beschäftigt. Не могу сойти к вам. Ich kann nicht zu euch runterkommen. Потому что дело Божье остановилось бы, сказал он своим врагам. Weil sonst würde Gottes Werk stehen bleiben. So hat er das zu seinen Feinden gesagt. И вот Бог хочет, чтобы мы фокусировались на том, куда Он хочет нас привести. Und Gott möchte, dass wir uns fokussieren auf das, wohin er uns bringen möchte. Если ты живешь для Бога, wenn du für Gott lebst, у него есть для тебя цель. Hat er für dich ein Ziel. Он призвал тебя к высшей цели. Er hat dich berufen zu einem höheren Ziel. Здесь есть те, кто со мной согласен? Gibt es jemand, der mir zustimmt hier? Okay, будьте благословенны. Okay, seid gesegnet. Поэтому готовь свое сердце. Deswegen bereite dein Herz vor. Потому что однажды ты будешь взвешен. Denn eines Tages wirst du abgewogen. Каждый из нас. Also jeder von uns. Без исключения. Ohne Ausnahme. Однажды будет взвешен на Божьих весах. Und eines Tages wirst du auf Gott seine Waage abgewogen. Поэтому не заботься. Deswegen kümmere dich nicht drum. Как ты выглядишь в глазах людей? Wie du in den Augen der anderen Menschen aussiehst. О, я всего лишь муравей. Oh, ich bin doch nur eine Ameise. Да что такое муравей? Was ist überhaupt eine Никто не обращает на меня внимания. Also keiner achtet doch auf mich. Я хочу быть львом. Ich will ein was? Львом. Ich will ein Löwe sein. Ну хотя бы слоном. Also wenigstens mal ein Elefant. Но Господь говорит. Aber der Herr sagt zu uns. Посмотри на муравья. Schau mal eine Ameise an. Посмотри на муравья. Schau mal die Ameise сказал, an. Смотри на слона. Er sagt nicht, schau mal auf einen Elefanten. Он говорит, посмотри на муравья, научись у него мудрости. Also schau mal auf eine Ameise und lerne von der Weisheit. Второй лайфхак от муравья. Also zweiter Lifehack von unserer Ameise. Он умеет ждать. Also kann warten. Знаете, что делают муравьи, когда они находят вкусняшку? Wisst ihr, was machen die Ameisen, wenn sie etwas Leckeres nicht finden können? Doch, когда они находят. Also wenn sie was Leckeres finden. Хорошо, что я ее понимаю, да? Also gut, dass ihr mich versteht. Ты молодец, спасибо тебе большое. Okay. Она служит вам так же, как и я. Also wir dienen ja zusammen euch. Okay. Что делает муравьи, когда они находят какую-то вкусняшку? Как вы думаете? Also, was machen die Ameisen, wenn sie irgendwas Leckeres finden? Was denkt ihr? Обычно, да, нашел. Also, besonders, wenn du was findest, dann frisst du das gleich. Но муравьи так не поступают. Aber die Ameisen handeln nicht so. Они берут эту пищу. Also, sie nehmen dieses Leckerli. Они несут это муравейник. Sie tragen das in ihren Ameisenhaus. Потом все это перерабатывается специальным ферментом. Dann wird das Ganze mit einem speziellen Ferment verarbeitet. И вся эта пища распределяется на всех поровну. Und diese ganze Nahrung wird allen in gleichen Teilen verteilt. Wow. Wow. Wow. Муравей ждет своего времени. Also die Ameise wartet auf ihre Zeit. Какой бы он голодный ни был. Egal wie hungrig die ist. Okay. Okay. Муравей ждет своего времени. Also die Ameise wartet ihre Zeit ab. Может быть, однажды Господь сказал тебе слово. Vielleicht hat der Herr dir mal ein Wort gesagt. И тебе уже не терпится, чтобы приступить к его исполнению. Und du bist schon so ungeduldig und willst das bereits das erfüllen. Но вы знаете, сколько судеб и призваний было разрушено. Aber wisst ihr, wie viele Schicksale und wie viele Berufungen wurden zerstört? Только потому, что христианин не дождался Божьего времени. Weil der Christ nicht auf das auf die Zeit Gottes nicht abwarten konnte. Знаете, это как несозревший фрукт, его же нельзя есть, правда? Wisst ihr, das ist wie eine unreife Frucht, das kann man ja nicht essen. Okay. Вот никто не хочет быть муравьем. Also keiner möchte eine Ameise sein. Все хотят быть львами. Alle wollen Löwen sein. Чтобы ими восхищались. Damit man sie bewundert. Все хотят на сцену. Also alle wollen auf die Bühne. Но мало кто ходит вон туда к пчелкам в детскую also, комнату. Nur wenige wollen zu diesen Bienchen bei uns in die in das Kinderzimmer. Поэтому если у тебя еще нет служения. Deswegen wenn du noch keinen Dienst hast. Тогда ты можешь сказать, я хочу туда, к пчелкам. Ja, ja, ich möchte dahin zu den Bienchen. Okay, Господь благословит тебя. Der Herr wird dich segnen. Все должно быть свое время. Also alles soll zu seiner Zeit passieren. Скажи, всему свое время. Sag mit mir, alles hat seine Zeit. Вот когда мы торопим события. Also wenn wir versuchen, die Ereignisse zu beschleunigen. От этого бывают только проблемы. Davon kommen nur Probleme. Авраам тоже решил поторопиться Abraham, с наследником. Abraham hat auch beschlossen mit seinem Nachkommen oder nach seinem mit seinem ja Nachkommen Nacherben versucht родил das Ismail. Ganze so schnell zu machen, dann kam ja Ismael zur Welt. И теперь вражда между арабами и евреями навечно. Und jetzt gibt es diese Feindseligkeit zwischen den Juden und Arabern, die auf Ewigkeit besteht. Поэтому если ты услышал слово от Господа. Deswegen wenn du ein Wort von Gott gehört hast. Молись и жди своего времени. Готовь себя. Und bereite dich selbst vor. Третий лайфхак от муравья. Also das dritte Lifehack von unserer Ameise. Будь в команде. Sei in einem Team. Здесь мы видим еще одну мудрость от муравьев. Also da sehen wir noch ein Lifehack, eine Weisheit. Муравьи всегда действуют сообща. Also die Ameisen handeln immer, indem sie miteinander verbunden sind. Aha. То есть это они командные игроки. Also sie sind Mannschaftsspieler. Представьте, вот вы кто-то играет в футбол. Also stellt euch vor, jemand spielt Fußball. И вот он один гоняет мяч по всему. Und so haut er ständig alleine nur bloß sein Ball. Это же неинтересно, правда? Никто не выиграет. Das ist gar nicht interessant, denn keiner kann ja gewinnen. И вот стоит чужаку проникнуть на их территорию. Und sobald ein Fremdling auf ihr Territorium kommt, das Муравьи сразу все вместе бросаются защищать свой муравейник. Also die ganzen Ameisen, sie kommen dann zusammen als ein Team und überfallen diesen Fremdling. И знаете, они вообще-то там муравейники, они не ссорятся. Also und wisst ihr eigentlich in ihrem Ameisenhaus, sie streiten nicht miteinander. Что это королева вот тут сидит, а мы тут пашем на нее все, да? Diese Königin sitzt da und wir ackern für sie. Каждый знает свою задачку. Denn jeder kennt seine Aufgabe. Муравей-одиночка – это больной муравей. Denn ein Ameise, der Alleingänger ist, das ist eine kranke Ameise. Знаете, вот и муравьи, они так похожи на нас, христиан. Und wisst ihr, die Ameisen sind uns so ähnlich Christen. Христианин только тогда здоровый христианин. Also ein Christ ist erst dann ein gesunder Christ. Когда он в церкви. Wenn er in der Gemeinde ist. Здоровый христианин живет жизнью церкви. Denn ein gesunder Christ lebt das Gemeindeleben. Если ты где-то без церкви сам по себе ходишь, also wenn du irgendwo selbst bist und ohne Gemeinde, ты больной христианин. Du bist ein kranker Christ. Христианин заботится о своей церкви. Und ein Christ kümmert sich um seine Gemeinde. И церковь питает его. Und die Gemeinde nährt ihn. Okay, четвертый лайфхак от муравья. Also der zweite Lifehack von der Ameise. Не бросай свой крест. Lass dein Kreuz nicht fallen. Давайте еще вот посмотрим, видите, что они несут. Also schaut mal her, was tragen die denn? Да, большой груз, да? Also sie tragen eine große Last. Гораздо больше, чем они сами, правда? Also wesentlich schwerer als die selbst sind und größer. Знаете, что муравей может поднять вес в 50 раз больше своего? Wisst ihr, Ameise kann ein Gewicht heben, das 50 mal mehr wiegt als sie selbst. Вот если это представить себе, ну, мужчина, zum Beispiel, да, also, вот, обычный zum Beispiel, мужчина. Lass uns mal einen Mann vorstellen. Если бы он смог поднять вес в 50 раз больше себя самого. Also wenn er ein Gewicht heben könnte 50 mal mehr als er selbst. Это было бы даже больше 4 тонн. Das wäre ungefähr mehr als 4 Tonnen. Ну где-то вот слон весит 4 тонны. Also eine слон весит 4 тонны. Okay, also 4 Tonnen wiegt ein Elefant. В следующий раз, когда в зоопарк пойдете, also nächstes Mal, wenn ihr in ein Zoo geht, с папой. Also mit deinem Papa. Говорю, папа, слабо, слона поднять. Sag, Papa, bist du schwächer als ein Elefant? А муравей может. Und die Ameise kann das. И вот муравей тащит и тащит. Und so schleppen und schleppen die Ameisen. Даже если он роняет. Und auch wenn er das runterfallen он lässt. Он поднимает и тащит дальше. Er nimmt es wieder hoch und schleppt es weiter. Может, ты думаешь? Vielleicht denkst du dir? Я уже больше не могу. Ich kann nicht mehr. Это груз неподъемный для меня. Also dieses Gewicht ist für mich nicht machbar zu tragen. Я устал, я не могу. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Тогда посмотри на муравья. Dann schau dir eine Ameise an. Посмотри на этих муравейчиков. Schau mal diese Ameisen. Не бросай свою ношу. Und lass deine Last nicht fallen. Иисус тоже нес свой крест. Jesus hat auch sein Kreuz getragen. Молись ему. Bete zu ihm. Он поможет тебе. Er wird dir helfen. И он доведет тебя до цели. Er wird dich bis zum Ziel hinbringen. Туда. Dorthin. О чем не слышало ухо. Wovon kein Ohr gehört hat. То, что не видел глаз. Das kein Auge gesehen hat. То приготовил Бог любящим его. Das hat Gott vorbereitet für diejenigen, die ihn lieben. Halleluja. Okay. Пятый лайфхак. Das fünfte Lifehack. Мы получим от горной мыши. Werden wir von diesem Klipdachs bekommen. Строй свой дом на скале. Also bau dein Haus auf einem Felsen. Горные мыши – это доманы. Also die Klipdachse. Давайте мы посмотрим на доманов. Lass uns mal diese Klipdachse mal ansehen. Вот они такие симпатяги, видите? Schau mal die solche süßen Viecher. Они живут в скалах. Also sie leben in den Felsen, auf den Bergen. Давайте прочитаем сперва из притчи 30-26. Lass uns das aus Sprüchen 30-26 mal lesen. Горные мыши – народ слабый, но ставят дома свои на скале. Also die Klipptaxe, kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf den Felsen. У них много врагов. Also sie haben viele Feinde. Они маленькие. Sie sind winzig. И насколько мне известно, я слышу, что у них, по-моему, задние ноги не так сильно развиты. Und so viel ich gehört habe, ihre Hinterbeine sind nicht so stark Поэтому entwickelt. Они не могут быстро бегать. Deswegen können sie nicht so schnell rennen. И вот я задала себе вопрос. Und so habe ich mir selbst eine Frage gestellt. Чем горные мыши отличаются от полевок? Обычные мышки. Also, wie unterscheiden sich die Klipptaxe von den normalen, gewöhnlichen Mäusen? Вот первое, это место обитания, понятно, да? Also, das erste ist natürlich ihr Wohnort. Обычные also, da, мыши sie, где живут? В земле, на поле. Also, wo leben normalerweise die normalen Mäuse? Also, irgendwo auf dem Feld oder in der Erde? Мы иногда видим их, правда? Manchmal sehen wir sie, nicht wahr? Да? Боитесь мышей? Habt ihr Angst vor den Mäusen? Okay. И у них, мы знаем, что у них много врагов. Und wir wissen, dass sie sehr viele Feinde haben. Кошки, коршуны, совы охотятся на них. Also viele Vögel, die Katzen. Но они все равно живут близ цивилизации, близ человека. Aber doch leben sie irgendwo an der Zivilisation nah. Горные мыши живут в скалах. Und die Klipptaxe, sie leben in den, auf den Felsen, in den Felsen. И они позволяют скале защищать их. Und sie erlauben, dass dieser Fels sie beschützt. Помните притчу о человеке, который построил дом свой на скале? Könnt ihr euch erinnern an die, an das Gleichnis von dem Menschen, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat? Подули ветры. Oder die Stürme kamen, разлились die Winde реки, kamen, und die Flüsse gingen auseinander. И дом горной мыши устоял. Und das Haus von einem Klippdachsen hat gestanden. А дом на песке? Und ein Haus auf dem Sand? То есть дом обычной мышки, да? Also wie man sagt, von einer normalen Maus ein Haus. Он разрушился. Das wurde zerstört. Второе. Das zweite. Как я сказала, что обычные мыши живут недалеко от цивилизации. Also die gewöhnlichen Mäuse, die leben irgendwo unter den Menschen. Горные мыши хранят себя от этой цивилизации. Und die Klipptaxe, sie bewahren sich, also sie beschützen sich vor der Zivilisation. И они живут далеко Und sie от человека. Leben ganz weit weg von den Menschen. И они живут дольше полевок. Und sie leben auch länger wie normale Mäuse. Если перенести эту аллегорию на нас, also wenn man das auf uns ummünzen kann, вот когда христианин любит близость мира, also wenn ein Christ die Nähe der Welt liebt, тогда у него его могут подстерегать опасности. Dann erwarten ihn viele Gefahren. Если христианин живет на территории этого мира, also wenn der Christ auf dem Territorium von dieser Welt lebt, то этот мир может поглотить его. Dann kann diese Welt ihn verschlingen. Вот эти полевки, мышки обычные думают, да? Also diese normalen Mäuse, die denken sich, о, я могу быстро бегать. Oh, ich kann sehr schnell rennen. У меня такие сильные лапки. Ich hab, so schnelle Hinterbeine. Я просто убегу от греха. Ich werde einfach nur von der Sünde wegrennen. Но они становятся добычей. Aber sie werden zu einem Opfer, zum, как, ja. Когда они просто не ожидают даже. Wenn sie das einfach sogar nicht erwarten. И вот скажите, разве мы не знаем тех, кого поглотил этот мир? Und sagt mir bitte, wissen wir nicht, oder kennen wir nicht diejenigen, die diese Welt schon verschlungen hat? Вот Библия нам говорит. Also die Bibel sagt uns, это тоже мудрость. Das ist auch eine Weisheit. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 10:12. Lass uns mal aus 1. Korinther 10:12 lesen. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Поэтому, если ты строишь свой дом на скале, deswegen, wenn du dein Haus auf dem Felsen baust, Иисусе Христе, auf dem Jesus Christus, если ты хранишь свое сердце от этого мира, wenn du dein Herz vor dieser Welt bewahrst, от зла этого мира, von der Bosheit dieser от Welt, нечистоты этого мира, von der Unreinheit dieser Welt, то он не поглотит тебя, dann wird es dich nicht verschlingen. Ты будешь сиять в этом мире, du wirst strahlen in dieser ты Welt. Будешь сиять в этом du мире, wirst strahlen in dieser Welt. Потому что Иисус, он в тебе, denn Jesus ist in dir. И ты будешь как прям написано, да, свет этого миру. Und du wirst, wie es auch geschrieben steht, als ein Licht für diese Welt sein. Соль этой земли. Du wirst Salz für diese Welt Потому sein. Потому что ты позволишь Иисусу жить в тебе. Denn du wirst erlauben, dass der Herr Christus in dir lebt. А не этому миру. Und nicht dieser Welt. Итак. Also. 5 лайфхаков мы сегодня услышали. Also 5 лайфхаков haben wir heute gehört. Я хочу, чтобы вы их запомнили. Ich möchte, dass ihr euch das bemerkt, also merkt, das erste, also welcher war das? Приготовь себя. Also bereite dich vor. Второй. Das zweite. Умей ждать. Also hab Geduld und hab die Zeit zum Warten. Третий. Das dritte. Будь в команде. Sei in einer Mannschaft. Четвертый. Das vierte. Не бросай свой крест. Lasse dein Kreuz nicht fallen. Пятый. Und das fünfte. Строй свой дом на скале Иисусе Христе. Also bau dein Haus auf Felsen, auf Jesus Christus. Трудно быть мудрым. Ist es so schwierig, weise zu sein? Трудно быть мудрым. Ist es schwierig, weise zu sein? Нет. Nein. Совсем нет. Überhaupt nicht. Надо просто следовать библейской инструкции. Man sollte einfach die Bedienungsanleitung aus der Bibel folgen. Поэтому изучай Библию. Deswegen studiere die Bibel. Изучай, не просто читай ее. Also lese sie nicht einfach so, sondern studiere sie. Не забудьте про масло. Und vergesst nicht, also denkt bitte dran an das Öl. Для ваших светильников. Also für eure Öllampe. Чтобы вы всегда сияли. Damit ihr immer strahlt. Чтобы вы всегда светили. Damit ihr immer leuchtet. Потому что этот мир, он темный. Weil diese Welt so dunkel ist. Он грязный. Das ist dreckig. И люди, которые живут в темноте этого мира, они чувствуют себя никому не нужными. Und die Menschen, die in dieser Welt leben, sie fühlen sich, als ob sie niemand braucht. Они чувствуют себя одинокими. Sie fühlen sich einsam. Поэтому свети. Deswegen leuchte für sie.